schwere Bombe konnte problemlos entschärft werden. Alle Straßen im Gefahrengebiet waren seit dem Mittag gesperrt, auch mehrere Tram- und Buslinien verkehrten nicht. Das Wetter in Bayern, in der Nacht am Alpenrand immer wieder Regen, ansonsten zunehmend klar, die Tiefstwerte um 0 Grad. Die weiteren Aussichten, morgen wechselnd bewölkt bei 6 bis 11 Grad, am Karfreitag zunehmend bewölkt, später Regen. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen jetzt das Hörspiel Tylerton, 15. Juni, von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs, nach einer Erzählung des US-amerikanischen Science-Fiction-Schriftstellers Frederick Pohl. Tylerton, 15. Juni. Hörspiel von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs, nach einer Erzählung von Frederick Pohl. Schon so fleißig, mein Schatz? Ich hab gar nicht gemerkt, dass du schon aufgestanden bist. Ja, du hast geschlafen. Einen wunderschönen guten Morgen, Gami. Heute ist der 15. Juni. Ein neuer, herrlicher Tag hat für Tylerton begonnen. So hat er mich vorhin auch begrüßt. Kannst du mir vielleicht verraten, woher deine Robotuhr meinen Namen weiß? Erstmal ein Küsschen, ja? Die von gestern Nacht reichen dir wohl noch nicht, was? Ich habe der Robotuhr gestern ein Foto von dir gezeigt und sie so programmiert, dass sie dich morgens begrüßt. Sollte eine kleine Überraschung werden. Schade, dass ich es verpasst habe. Als ich vorhin aufwachte, hast du noch geschlummert wie ein Murmeltier. Ja, ich fühle mich auch wie ein Murmeltier, das aus einem tiefsten Winterschlaf gerissen wurde. Also wenn der Wecker nicht gewesen wäre. Das riecht aber gut. An eine so treusorgende Hausfrau könnte ich mich echt gewöhnen. Hey, soll das ein Antrag sein? Nicht so stürmisch, meine Kleine. Solche Aufregung am frühen Morgen verträgt mein Magen nicht. Ja, ja, wenn's ernst werden soll, ist euch Männern immer ein nervöser Magen im Wege. Ah. Na, nun komm, nun grummel nicht, alter Brummbär. War doch nur Spaß. So, sind die Eier recht so? Ja. Kaffee. Hervorragend, ja, danke. Wunderbar. Sag mal, hattest du heute Nacht einen Albtraum? Du hast einen lauten Schrei ausgestoßen. Also, es tut mir leid, dass du davon aufgewacht bist. Ach komm, das braucht dir doch nicht leid zu tun. Richtig wach bin ich sowieso nicht geworden. Ich habe nicht mal kapiert, was eigentlich los war. Das fiel mir erst heute Morgen wieder ein. Also, was ist? Was soll schon sein? Na, hattest du nur einen Albtraum oder habe ich geträumt, dass du einen Albtraum hattest? Also, ja, ich hatte einen entsetzlichen Traum. Der war so intensiv, dass ich davon aufgewacht bin. Es ist möglich, dass ich einen Schrei ausgestoßen habe. Ich glaube, es war wirklich so. Diese Explosion, diese schreckliche Explosion. Ein Feuerball. Gebäude fielen wie Kartenhäuser zusammen. Etwas raste auf mich zu. Ich fühlte meine Knochen brechen und salziges Blut auf den Lippen. Ja, und ich glaube, ich habe geschrien und dann bin ich aufgewacht. Merkwürdig. Weißt du, ich hatte nämlich auch einen Traum. Ja? Irgendwas Diffuses. Seltsam ist nur, dass ich glaubte, einen Schlag auf den Kopf zu bekommen und aufzuwachen. Aber ich bin nicht wach geworden, glaube ich. War das vor oder nach meinem Schrei, Mary? Keine Ahnung. Vielleicht hat es irgendwo in der Stadt tatsächlich eine Explosion gegeben. Und der Knall, der hat sich in unsere Träume geschlichen. Oder ein Jet hat über uns die Schallmauer durchbrochen. Andererseits, weißt du, dieser Albtraum war so scheußlich intensiv, so als würde man seinen eigenen Tod träumen. Ach, das ist ja furchtbar. Ach, weg mit diesen bösen Geistern der Nacht. Gehöre ich etwa auch dazu? Oh, das muss ich mir noch sehr sorgfältig überlegen. Du könntest dich aber spielend in das Heer der guten Geister einreihen, wenn du meine Einladung zum Abendessen annimmst. So? Wie wär's denn um 8 Uhr? Ich mache uns was Italienisches, wenn du Lust hast. Und hinterher. Ja. Über das Hinterher reden wir nach der Pizza, du Casanova. Einverstanden? Ich bin um 8 bei dir. Mein Gott, es wird höchste Zeit. Sonst komme ich zu spät ins Büro. Wir sehen uns heute Abend, Mary. Ja, ich habe noch Zeit und räume ab. Bis dann, Guy. Ach, wenn ich doch nur einen Weckle-Kühlschrank hätte. Ich würde wirklich alles tun, um einen Weckle-Kühlschrank zu bekommen. Wirklich alles. Aber nur für Weckle. Frauen lieben Weckle. Und Männer, die ihnen Weckle schenken. Ich mag diese scheußlichen Kekse nicht. Der Daddy ist sicher asozial. Sonst würde er dich nicht zwingen, dieses billige Zeug zu essen. Ich kriege zu Hause nur das Beste. Die köstlichen Tandy-Nussriegel. Also dann, hier habt ihr einen Dollar. Und nun lauft los und holt euch die köstlichen Tandy-Nussriegel. Was ist los, Snuffy? Koko, Koko, Koko, Koko, Koko. Versteh kein Wort, Snuffy. Kannst du nicht etwas schneller sprechen? Habba, habba, habba, habba, habba, habba, habba. Ah, Schoko, Happa. Hört alle zu, Leute. Snuffy will nur sagen, dass Schoko Happa spitze ist. Was meint ihr dazu, Leute? Schoko Happa schmeckt so fein. Kauf dir schnell und stimm mit ein. Schoko. Hallo Guy, heute auch so spät dran. Morgen Frank, die siebte war durch einen Unfall blockiert. Hat mich mindestens 10 Minuten gekostet, da rauszukommen. Ich hab den Bus verpasst. Dann wollen wir mal einen Zahn zulegen, was? Sag mal Frank, weißt du zufällig, ob es irgendwo heute Nacht in der Stadt einen großen Knall gegeben hat, eine Explosion oder sowas? Keine Ahnung. Explosion? Wie kommst du denn darauf? Ach, nur so eine Vermutung. Ich hatte einen Albtraum, in dem sowas vorkam. Vergiss es. Die Werbung wird auch immer dümmlicher. Das sind alles neue Produkte, von denen ich noch nie was gehört habe. Wahrscheinlich ein Regionaltest, wie diese neue Zigarettenmarke. Hier ist die Packung, Comet. Doch auch so sind sie in Chesterfield. Die waren heute an dem Kiosk, wo ich sie mir immer geholt habe, ausverkauft. Hast du sowas schon mal gehört? Mr. Stebbins, der Inhaber, war auch nicht da. Sein Vertreter hat mir dann diese Packung hier angedreht mit Anti-Husten-Faktor, wie er sagte. Er war ganz wild drauf, dass ich sie ausprobiere. Ich kann die Packung sogar aufrauchen und bekomme trotzdem mein Geld zurück, wenn sie mir nicht schmecken. Und? Schmecken sie? Gar nicht so übel. Vielleicht steige ich um. Aber irgendwie ist heute doch ein komischer Tag. Der Albtraum, Werbung für neue Sachen, neue Zigaretten. Mr. Stebbins mit seinem breiten Grinsen hat mir gefehlt. Ich habe ein ganz unwirkliches Gefühl, so als... Hey, Guy, du musst doch am 21. raus. Wir sind schon am 23. Oh Gott, ich glaube, heute ist wirklich nicht mein Tag. Guten Morgen, Miss Mitkin. Oh, ich sehe, Sie rauchen auch diese neuen Zigaretten. Guten Morgen, Mr. Burkhardt. Ich bin immer für das Neue zu haben. Sagen Sie, ist Mr. Bart schon da? Melden Sie mich bitte bei ihm an. Mr. Bart kommt heute nicht. Was? Aber heute ist doch der 15. Juni. Ich muss die vierteljährliche Steuererklärung abschicken und ich brauche unbedingt seine Unterschrift. Da werden Sie sich etwas einfallen lassen müssen. Ist er denn vielleicht im Werk? Ich könnte zu ihm rausfahren und ihn ich dort... Ich weiß nur, dass Mr. Bart heute nicht kommt, Mr. Burkhardt. Seine Tochter hat angerufen. Was? Die Kleine? Die müsste doch längst in der Schule sein. Warum denn nicht seine Frau? Überhaupt kann ich mich nicht daran erinnern, dass Mr. Bart jemals gefehlt hätte. Ein merkwürdiger Tag, dieser 15. Juni. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Mr. Burkhardt, ich habe zu arbeiten. Controchemical, Hauptwerk. Ja, hier ist Burkhardt vom Stadtbüro der Controchemical. Können Sie mir sagen, ob Mr. Bart bei Ihnen im Werk ist oder ob er erwartet wird? Kleinen Moment, Mr. Burkhardt, ich erkundige mich beim Pförtner. Ja, gut. Hören Sie? Ja? Mr. Bart ist nicht hier und hat sich auch nicht angemeldet. Tut mir leid. Danke. Ja, Burkhardt. Hallo, Mr. Burkhardt. Ja. Hier ist Swanson. Erinnern Sie sich an mich? Swanson. Also, um ehrlich zu sein, im Moment bin ich leider... Oh, das ist schade. Halt mal, Augenblick, ich erinnere mich, ja. Wirklich, ja. Mr. Burkhardt? Ja, wir kennen uns so flüchtig vom Bowling her, stimmt's? An mehr erinnern Sie sich nicht? Tut mir leid. Wahrscheinlich haben Sie mich mal bei einem Spiel geschlagen. Haben Sie erwartet, ich hätte mir die Ergebnisse gemerkt? Naja, lassen wir das, Mr. Swanson. Was kann ich für Sie tun? Nichts. Komischer Vogel. Aufstehen, Guy! Oh. Nun komm schon, mein Bärchen. Mm. Aufstehen. Jetzt schon. Ja, muss leider sein, wenn du nicht zu spät zur Arbeit kommen willst. Guten Morgen, lieber Guy. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, schön, wenn du meinst, dass es sein muss. Dann werde ich mich jetzt aufrappeln. Ich bereite rasch das Frühstück vor und dann geht's ab unter die Dusche. Du kannst sofort unter die Dusche. Das Frühstück steht schon bereits. Ach, du bist ein Schatz. Ich könnte mich glatt an dich gewöhnen. Hey, soll das ein Antrag sein? Nicht so stürmisch, meine Kleine. Mein Magen verträgt solche Aufregung am frühen Morgen überhaupt nicht. Bei diesem Thema schiebt ihr Männer immer euren schwachen Magen vor. Ja. Guy? Ja? Hattest du heute Nacht einen schlimmen Traum? Warum fragst du? Du hast so laut geschrien, dass ich davon aufgewacht bin. Ach, das tut mir leid, Mary. Braucht dir nicht leid zu tun. Ich bin gleich wieder eingeschlafen, als ich sah, dass dir nichts weiter fehlte. Einen wunderschönen guten Morgen, Guy. Heute ist der 15. Juni. Ein neuer, herrlicher Tag hat für Tylerton begonnen. Mich hat er auch so begrüßt. Woher kannte deine Roboduhr meinen Namen? Hab sie gestern Abend als kleine Überraschung für dich programmiert. Ah, Guy. Du denkst aber auch an alles. Danke. Bitte. Ach, ich hab von einer schrecklichen Explosion geträumt. Ich erzähl's ein andermal. Ich hatte auch einen seltsamen... Was ist denn da los? Vielleicht habe ich das gar nicht geträumt, sondern... Es ist wirklich irgendwo in der Nähe was in die Luft geflogen. Lass mal sehen. Ist nichts zu sehen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Schau dir das an. Mach mal das Fenster auf. Mary. Guck mal, der Lastwagen vor Millers Garage. Der mit dem Lautsprecher auf dem Dach? Meinst du... Na klar, die spielen ein Band ab und gaukeln damit einen Feuerwehreinsatz vor. Aber was hat es zu bedeuten, Guy? Ob das ein Scherz sein soll? Scherz um 7 Uhr in der Früh. Die spinnen wohl. Das ist verboten. In spätestens 10 Minuten wird die Polizei da sein. Feckle-Kühlschränke! Feckle-Kühlschränke! Was? Sie brauchen einen Feckle-Kühlschrank! Was ist das denn? Feckle! Feckle! Was zum Teufel Feckle. Ist denn ein Feckle-Kühlschrank? Feckle. Hast du jemals Feckle. Von dieser Firma Feckle. Gehört? Na, irgendein Kühlschrank eben. Die Marke kenne ich auch nicht. Ach, das ist ein verrückter Werbegag. Jedenfalls scheint der Zirkus jetzt Haben vorbei... Haben Sie einen Kühlschrank? Pah, der ist scheiße! Wenn es kein Feckle-Kühlschrank ist, dann ist er scheiße. Wenn es ein Feckle-Kühlschrank vom letzten Jahr ist, dann ist er ebenfalls scheiße. Denn nur die ganz neuen Feckle-Kühlschränke sind wirklich gut. Kennen Sie jemanden, der einen Aja-Kühlschrank hat? Schwule haben Aja-Kühlschränke. Kennen Sie jemanden, der einen Triple-Cold-Kühlschrank hat? Kommunisten haben Triple-Cold-Kühlschränke. Jeder Kühlschrank ist scheiße, wenn es kein brandneuer Feckle-Kühlschrank ist. Ich warne Sie. Laufen Sie los und kaufen Sie sofort einen Feckle-Kühlschrank. Beeilen Sie sich. Kaufen Sie einen Feckle. Schnell, schnell, schnell. Feckle, Feckle. Ob wir vielleicht die Polizei anrufen sollten? Feckle, Feckle. In billigen Kühlschränken verderben ihre Lebensmittel. Sie werden krank und müssen sterben. kaufen Sie einen Fäckle. Fäckle, Fäckle, Fäckle, Fäckle, Fäckle. Haben Sie schon mal ein Stück Fleisch aus einem alten Kühlschrank genommen und gesehen, wie hässlich und verfault es war? Wollen Sie stinkendes, faulendes Fleisch essen? Sind Sie so einer? Oder wollen Sie klug sein und sich einen Fäckle, Fäckle, du, ich muss Fäckle jetzt los. Kaufen? Ich rufe vom Büro aus die Polizei Fäckle an. Bis heute Abend, Mary. Du kommst doch, ja? Ich mache uns eine Pizza oder Sie Spaghetti. Oh, Pizza wäre super. Um 8 stehe ich auf der Matte. Ich räume jetzt schnell noch das Gröbste Fäckle weg, bevor ich mich auf die Socken mache. Ciao, Liebling. Fäckle. Ciao. Fäckle. Fäckle. Fäckle. Ich finde es riesig, dass Sie meine Einladung angenommen haben, Mr. Burkhardt. Ja. Wirklich. Nach dem, was heute Morgen passiert ist. Aber setzen Sie sich doch. Ja, danke schön. Es ist mir ein Vergnügen, Miss Horn. Nennen Sie mich doch einfach April. Ja. Sehr, Sie wünschen? Zwei Filets Mignon und einen guten Wein. Ihren besten Wein. Bitte sehr, Madame. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne, Mr. Burkhardt. Ja, ja, ja. Oder darf ich Guy sagen? Aber bitte, gerne. Das Essen geht natürlich auf Firmenkosten. Das ist ja das Mindeste, was die Fäckle Corporation für Sie tun kann. Was machen Sie denn da? Hören Sie mal. Ich habe Ihnen gerade ein paar Geldscheine in die Hosentasche gesteckt, Guy. Wäre lieb von Ihnen, wenn Sie nachher die Rechnung bezahlen würden. So. Und wenn noch etwas übrig bleibt, dann behalten Sie es einfach. Ja. Wissen Sie, Guy, in manchen Dingen bin ich sehr altmodisch. In anderen weniger. Sie haben so herrlich muskulöse Schenkel. Also ich weiß nicht, ob ich das annehmen soll. Na, hören Sie, Guy. Sie dürfen Fäckle ruhig ein wenig rupfen. Immerhin könnten Sie die Firma verklagen, nicht wahr? Naja, so schlimm war es nun auch wieder nicht. April, das ist ein bisschen Lärm. Ich war am Morgen wohl etwas gereizt und habe deshalb die Polizei angerufen. Überhaupt, das ist ein merkwürdiger Tag, dieser 15. Juni. Vergessen wir einfach, was heute Morgen geschehen ist. Dann. Ach, Guy, ich wusste ja, dass Sie Verständnis zeigen würden. Dankeschön. Danke. Ach, Guy, es ist ein so herrlicher Kühlschrank. Da haben sich ein paar aus unserer Werbeabteilung einfach hinreißen lassen. Zum Wohl. Zum Wohl. Wunderbar. Wir haben uns inzwischen bei allen Ihren Nachbarn entschuldigt und bei der Gelegenheit von Mrs. Miller Ihre Telefonnummer erfahren. So, so. Guy, ja. Verzeihen Sie einer jungen Frau Ihren Enthusiasmus, aber der neue Fäckle-Kühlschrank ist sowas von toll. So. Aha. Vielleicht sollte ich das gar nicht sagen, aber für Fäckle-Kühlschränke würde ich fast alles tun. Aha. Ja. Das ist für mich mehr als nur ein Job, verstehen Sie? Ja, ja. Ja, ja, ich verstehe, natürlich. Ich meine, wenn das Fabrikat wirklich derart gut ist. Gut? Es ist fantastisch. Ist fantastisch. Aber Sie halten mich jetzt sicherlich für ziemlich einfältig, nicht wahr, Guy? Nein, nein, überhaupt nicht. Doch, doch. Im Gegenteil. Sie wollen bloß nicht unfreundlich sein. Nein, nein, nein. Bitte, Guy, Sie müssen mir glauben, dieser Kühlschrank ist eine Wucht. Ja. Was kann ich nur tun, um Sie zu überzeugen? Moment, ich weiß. Ich lade Sie für heute Abend in meine Wohnung ein. Und zeige Ihnen den neuen Fäckle. Ja. Und noch viel mehr, wenn Sie möchten. Verstehen Sie, Guy, bei einem so netten Mann wie Sie könnte ich mich glatt vergessen. Ja, ich meine, so viel bedeutet Ihnen dieser Kühlschrank. Vielen Dank für die Einladung, aber im Grunde haben Sie mich längst überzeugt. Oh, Guy, dann werden Sie einen Fäckle-Kühlschrank kaufen. Machen wir es gleich fest, ja? Hier ist der Vertrag. Sie bekommen natürlich einen Freundschaftsrabatt von 10%. So. Zögern Sie nicht, Guy. Mit diesem Vertrag kann ich dem Distriktdirektor beweisen, dass Sie uns verziehen haben. Ja. Bitte tun Sie es mir zuliebe. Da unten rechts ist der Platz für die Unterschrift. Ja. Ja. Oh, geil. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Guy, wo steckst du denn? Einen wunderschönen guten Morgen, Mary. Oh. Heute ist der 15. Juni. Ein neuer, herrlicher Tag hat für Tylerton begonnen. Hey, woher weißt du meinen Namen? Guy? Bist du im Badezimmer? Guten Morgen. Mary, mein Schatz. Guy! Mein Gott, war das eine Nacht. Ah, mir tut jeder Knochen. Einzeln weh ich. Ich muss im Keller plötzlich ohnmächtig geworden und dann eingeschlafen sein. Was ist denn los? Oh. Geht's dir nicht gut, Guy? Warum um Himmels Willen bist du denn mitten in der Nacht noch in den Keller gegangen? Nachts? Mhm. Aber Mary, du weißt doch, dass ich gestern Abend in den Keller musste, um nach dem Kurzschluss die Sicherung wieder einzudrücken. Hast du mich denn gar nicht vermisst? Oder warst du so müde, dass du gleich eingeschlafen bist? Na, sag mal, spinnst du? Dann war es wohl ein Geist, mit dem ich geschlafen habe. Wie? Komm, mein Bärchen, lass dir den Quatsch. Aber Mary, Liebling, der Kurzschluss. Du musst dich doch erinnern. Dabei habe ich dir das Seltsamste noch gar nicht erzählt. Der Keller ist weg. Was? Ja, jedenfalls der Keller, wie ich ihn kenne. Er ist eine einzige Kupferzelle, notdürftig mit etwas Zement verkleidet. Und mein Boot. Ich habe vor Monaten mal aus einem Bausatz eine Segeljolle zusammengebastelt. Und was soll ich dir sagen? Das Boot war fertig, aber jetzt besteht es nur noch aus einem roh zusammengezimmerten Gewirr aus Streben, Planken und einer albernen Pappverkleidung. Wie eine stümperhafte Attrappe für ein Theaterstück. Na, komm, frühstücke erst mal, ja? Einen wunderschönen guten Morgen, Guy. Heute ist der 15. Juni. Was? Ein neuer, herrlicher Tag hat für Tylerton begonnen. 15. Juni? Was ist denn mit dem Mistding los? Wir haben heute den 16. Aber Guy, du irrst dich. Heute ist der 15. Jetzt glaube ich aber wirklich, dass einer von uns beiden spinnt. Gestern war der 15. Wie kannst du das abstreiten, Mary? Wir haben uns doch noch abends über diesen merkwürdigen Tag unterhalten. Wirklich, Guy. Ich kann mich nicht erinnern. Mary, gestern Morgen. Die Sache mit den Fäckle-Kühlschränken. Hast du das etwa auch vergessen? Was für Kühlschränke? Fäckle? Nie gehört. Was ist denn mit dir los, Liebling? Der getürkte Feuerwehreinsatz? Diese unverschämte Lautsprecherwerbung? Und trotzdem hat man jedem von uns einen Fäckle-Kühlschrank angedreht. April Horn hat's bei mir geschafft und dieser smarte junge Bursche, der sich angeblich für den Krach entschuldigen wollte, hat dir einen verkauft. Du kannst doch nicht behaupten, dies alles sei nicht geschehen, hier, Mary. Guy, schau auf das Datum der Zeitung. Wir haben heute den 15. Wir haben heute den 15. Ach was, die Zeitung ist von gestern. Das soll ein Beweis sein? Das heißt, einen Moment. Eine andere Schlagzeile als gestern. Gestern war ein Erdbeben in Chile der Aufmacher und heute ist es der Krieg in Südafrika. Und wieder Werbung für ganz unbekannte Produkte. Faltofutsch, irgendeine Creme, Klostercheese, ein neuer Ziegenkäse. Mein Gott, entweder bin ich wirklich verrückt oder irgendwas geht hier vor, von dem wir nichts ahnen. Genehm ich dir einen Frosty Flip? Frosty Flip. Die einzige Zigarette. Genehm ich dir einen Frosty Flip? Guten Morgen, Mr. Burkhardt. Mr. Barth kommt heute nicht. Was, heute auch nicht? Wie bitte? Es ist das erste Mal, dass Mr. Burkhardt... Ja, ich weiß. Ich nehme an, seine Tochter hat angerufen. Woher wissen Sie? Intuition, liebe Miss Mitkin, Intuition. Also, ich gehe dann an die Arbeit. Das ist ja ein Ding. Selbst der Kalender zeigt noch den 14. Contro Chemical Stadtbüro, Burkhardt. Hier ist Swanson. Hallo. Noch immer nichts? Wie? Was soll denn sein, Swanson? Wollen Sie irgendwas? Sie haben doch gestern schon mal angerufen und diese komische Nummer abgezogen. Verdammt nochmal, ich kann mich wirklich nicht an diese dämlichen Bowling-Ergebnisse erinnern. Burkhardt, du lieber Himmel, Sie erinnern sich? Bleiben Sie, wo Sie sind. In einer halben Stunde bin ich bei Ihnen. Ich verstehe nicht. Was hat denn das zu bedeuten? Regen Sie sich nicht auf. Ich erkläre Ihnen alles, wenn ich bei Ihnen bin. Sagen Sie nichts mehr am Telefon. Das Gespräch könnte abgehört werden. Warten Sie einfach auf mich. Moment mal, Sie sind doch allein, ja? Ja. Niemand kann uns stören? Naja, Miss Mitkin kommt manchmal rein. Ah, zu riskant. Hören Sie, Burkhard, wo essen Sie zum Mittag? Ist das Essen dort passabel? Und ist es laut genug, dass man sich unbekümmert unterhalten kann? Auf beide Fragen ein Ja. Es ist das Crystal Café, nur einen Häuserblock weiter. Ja, das kenne ich. Ich möchte aber meine Freundin Mary mitbringen. Sie arbeitet ganz in der Nähe. Es liegt mir sehr daran, dass sie mich nicht für verrückt hält. Vielleicht glaubt sie Ihnen. Mary, ja. Sie haben sie letztes Mal auch mitgebracht. Was? Letztes Mal? Was soll denn das nun wieder heißen? Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber. Wir haben ohnehin schon zu lange telefoniert. Wann kommen Sie beide? Um 1 Uhr. Ich werde dort sein. Rauschen Sie ab auf Komet. Komet, die einzige Zigarette mit Anti-Husten-Faktor. Ach, mein Gott, es ist heiß hier. Jetzt warten wir schon über eine halbe Stunde auf deinen ominösen Swanson. Hm. Was ist das überhaupt für ein Kerl? Du hast mir nie von ihm erzählt. Ich kenne ihn ja selbst kaum. Ich habe ihn nur 1 oder 2 Mal beim Bowling getroffen. Aber der lässt nicht locker. Er will mir unbedingt was erzählen. Spielt dabei aber den Geheimnisvollen. Aber musste das unbedingt hier sein? Mich macht dieser Laden noch ganz nervös. Diese Hitze hier. Und die Farbkreise an den Wänden. Mir flimmert schon alles vor den Augen. Farbkreise? Ach, tatsächlich. Neulich waren die Wände doch noch rot. Genehmigt dir einen Frosty-Flip. Ja, cool. Ständig diese aufdringliche Frosty-Flip. Werbung. Ich kann es bald nicht mehr hören. Genehmigt dir einen Frosty-Flip. Da kommt schon wieder jemand und will uns was andrehen. Sieht mit dem Tablett und dem Zellophanröckchen aus wie eine Nachtclub-Zigarettenverkäuferin. Schokohaber schmecken toller als du. Ja. Schokohaber schmecken toll. Aber das ist doch... Kennst du die etwa? Miss Horn. Hallo, Miss Horn. Jetzt läuft sie auch noch weg. Miss Horn, stimmt irgendwas Kai, nicht? Kai, bitte komm, setz dich wieder hin. Die Leute starren schon rüber. Willst du hier eine Szene machen? Lächerlich. Rauschen Sie ab. Tut so, als würde sie mich nicht mehr kennen. Die einzige Zigarette. Du sollst dich setzen, Kai. Swanson! Swanson! Wo kommen Sie denn auf einmal her? Burkhard, schnell! Lassen Sie mich los! Verschwinden Sie von hier, die sind hinter Ihnen her. Los! Was? Kommen Sie mit, wenn Ihnen Ihr Leben und das Ihrer Freundin lieb ist. Genehmigt dir einen Frosty-Flip. Los, schneller! Ich telefoniere jetzt bestimmt schon und in 5 Minuten sind die anderen hier. Sorgen Sie mir! Wir müssen uns beeilen! Was soll das Ganze eigentlich? Vor wem laufen wir denn weg? Sag ihm, ich will nicht mehr. Bitte, Miss. Die sind uns auf den Fersen. Wir müssen sie abschütteln. Swanson, um Himmels Willen. Wo wollen Sie hin mit uns? An einen sicheren Ort. Da vorn hinein. Aber das ist ja eine Bar. Geradeaus. Quer durch das Lokal. Zum Hinterausgang. Der führt auf die Seitenstraße. Ich glaube, die sind hier los. Wir sind schon fast da. Sehen Sie das Kino auf der anderen Straßenseite? Ja. Dort müssen wir hin. Ja, aber um alles in der Welt. Was sollen wir denn in einem Kino? Beruhigen Sie sich, Miss Sullivan. Es hat alles schon seinen Sinn. Und Sie, Guy? Ja. Gehen Sie doch schon mal vor und besorgen Sie uns bitte Eintrittskarten. Okay. Also... Ich will jetzt endlich wissen, was los ist. Ich komme mir ja vor wie ein Verbrecher auf der Flucht. Also wenn uns jemand was antun will, warum gehen wir denn nicht zur Polizei? Zeitverschwendung, ich war schon da. Die haben mir kein Wort geglaubt. Aber kommen Sie, Miss. Wir müssen von der Straße verschwinden. Guy hat schon die Karten. Hier sind die Karten. Ausgezeichnet. Kommen Sie schnell hier entlang. Wir gehen in die Vorstellung. Wollen Sie sich jetzt etwa ein Western ansehen? Mann, Sie haben Nerven. Nein, wir müssen hier durch die Tür. Was? Auf die Damentoilette? Natürlich nicht. Durch die mit der Aufschrift Personal. Fenster auf! Was? Ein leeres Büro? Na, nicht ganz leer. Sehen Sie den Schrank, Guy? Ja. Öffnen Sie ihn. Donnerwetter. Ein geheimer Durchstieg. Muss ich da etwa auch durch? Bitte, Miss Hallen. Hier, nehmen Sie meine Hand. Ja, danke. Oh. Was ist das? Wo sind wir denn jetzt? Swanson, das darf doch nicht wahr sein. Ein Gang. Ein Tunnel mit Metallwänden. Er streckt sich in beide Richtungen, soweit das Auge reicht. So was gibt's doch gar nicht in Tylerton. Es gibt noch allerhand in Tylerton, von dem Sie keine Ahnung haben. Auf der anderen Seite ist ein kleiner Kontrollraum. Dort sind wir einstweilen sicher. So. Oh, na endlich. Hier können wir ruhig eine Weile bleiben. Sie kommen nicht mehr so oft hierher. Und falls Sie doch kommen sollten, hören wir Sie schon von Weitem und können uns verstecken. Wer sollte denn kommen? Die Außerirdischen. Was? Sie sind ja verrückt. Naja, zumindest glaube ich, dass es sich um Außerirdische handelt. In den letzten paar Wochen habe ich viel über diese Leute nachgedacht, nachdem Sie erwischt haben. Mich erwischt? Wer hat mich erwischt? Also gut, kauen wir das Ganze nochmal von vorne durch, okay? Vor 2 Monaten klingelten Sie spät an meiner Tür. Sie waren völlig fertig, hatten schreckliche Angst. Sie baten mich um Hilfe. Was, ich? Ja, natürlich. Können Sie sich jetzt nicht mehr daran erinnern? Hören Sie gut zu, dann werden Sie alles verstehen. Sie standen unter Schock und redeten wirres Zeug. Man hätte sie gefangen gehalten und bedroht. Ihre Freundin wäre tot und dann wieder zum Leben erwacht. Lauter so ein Quatsch. Zuerst hielt ich sie für verrückt. Aber irgendwie haben sie mich dann doch überzeugt. Sie baten mich, sie zu verstecken, und ich brachte sie in meine Dunkelkammer, wo wir bis Mitternacht warteten. Dann verloren wir plötzlich beide das Bewusstsein. Wir verloren das Bewusstsein? Ja. Als hätte man uns gleichzeitig niedergeschlagen. Aber hören Sie, ist Ihnen gestern Nacht nicht dasselbe passiert? Ich. Ja, ich glaube schon. Sehen Sie? Richtig, Guy. Irgendwas stimmte doch heute Morgen nicht mit dir. Danach waren Sie plötzlich wieder wach und Sie wollten mir unbedingt etwas Komisches zeigen. Wir gingen hinaus, kauften eine Zeitung und sahen uns das Datum darauf an. Sie war vom 15. Juni. Aber der 15. Juni ist doch heute. Ganz recht, Miss Sullivan. Es ist immer heute. Wie? Das verstehe ich nicht. Wir haben jeden Tag den 15. Juni. Ich halte mich seit 4 oder 5 Wochen in der Dunkelkammer versteckt. Und jeden Tag passiert das Gleiche. Es ist immer der 15. Juni. Verstehen Sie? Wir werden manipuliert. Irgendetwas geht hier vor. Aber ich habe keine Ahnung, was wirklich los ist. Genehm ich dir einen Frostiflip? Wenn ich doch nur alles genehm ich dir einen Frostiflip? Schmeckt so fein. Hier habt ihr einen Dollar. Auf geht's schnell und nun lauft los und holt euch die Kornelchen. Die einzige Zigarette mit Antihustenfaktor. Nicht schlecht. Ihre Idee, Burkhard. Simpel, aber todsicher. Irgendwohin musste der Tunnel ja führen. Aber dass wir direkt unter der Controchemical herauskommen? Seltsamerweise habe ich mir fast schon gedacht, dass die Controchemical mit im Spiel ist. Kein Wunder. Schließlich handelt es sich dabei um Tylertons größte Firma. Ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, aus der Stadt zu fliehen und das FBI zu benachrichtigen. Unsinn. Wer würde uns denn glauben? Nein, wir müssen zuerst rauskriegen, was hier vor sich geht. Das Werk ist vollautomatisiert, am Leben gehalten von künstlicher Intelligenz, den elektronischen Entsprechungen menschlicher Gehirne. Das erklärt auch die fehlenden Arbeiter. Nicht aber, dass alle Maschinen stillstehen. Die Fernsehschirme im Kontrollraum haben überhaupt keine Aktivitäten aus dem Betrieb gezeigt. Nur leicht bekleidete Damen beim Kühlschrankverkauf, dem Zigarettenkiosk in der Halle und solche Dinge. Wir müssen unbedingt jemanden finden, der zum Überwachungspersonal gehört, und ihn dann ausquetschen. Verdammt gefährliche Sache. April Horn gehört mit Sicherheit zu ihnen. Durch sie stieß ich auf den Tunnel, als sie in eine Telefonzelle ging und nicht wieder herauskam. Dann Mr. Stebbins Vertreter am Kiosk, im Bürogebäude der Contro. Bestimmt gibt es noch ein Dutzend andere. Und denken Sie nur an die Macht, die diese Leute haben. Alle Bewohner Teilertons schlafen nachts gleichzeitig ein und offenbar ohne es zu wollen. Und am Morgen können sie sich an nichts mehr erinnern. Mit ihnen war es genauso neulich, als sie nur 5 Minuten zu spät zu mir kamen. Als ich aufwachte, waren sie verschwunden und später erinnerten sie sich dann an nichts mehr. Es mag gefährlich sein, aber was haben wir denn schon zu verlieren? Ihr solltet nicht so viel reden und mir lieber suchen helfen. Vielleicht gibt es hier irgendwo Hinweise auf diese Außerirdischen oder wen auch immer. Sieh mal an. Oh, ein Revolver. Zeig mal her. Und auch noch geladen. Den können wir gut gebrauchen. Hier ist noch etwas. Was? Eine Kassette. Augenblick, da steht was drauf. Feckle Kühlschränke-Kampagne. Bericht aus dem Testgebiet. Probier mal aus, ob sie in den Rekorder auf dem Schreibtisch passt. Ja. Ja. Passt. Aha. Obwohl beim Test 77 erreicht, sie trommeln ja die ganze Belegschaft zusammen. Neue Benutzer geworden worden, wie bei den anderen durchgeführten Tests, kann dieses Verfahren wohl nicht zur Anwendung gelangen, da in den meisten Städten Lärmbeschränkungen gelten. Mit der Gruppe 47-K12 wurden die zweitbesten Ergebnisse erzielt und es empfiehlt sich, die hier angewandten Strategien noch zu verfeinern. Als Alternative könnte man direkt mit dem Top-Appeal der Serie K12 beginnen, wenn der Kunde nicht auf die zusätzlichen Tests reagiert. Alle diese Prognosen werden... Das reicht. Verstehe ich nicht. Hm. Was soll das alles? Ich weiß, es klingt verrückt, aber es passt alles zusammen. Außerirdische, dass ich nicht lache. Nein, das sind Werbefachleute, sage ich euch. Marketingstrategen. Und irgendwie haben die Teilerten in ihre Gewalt bekommen. Wie ihnen das gelungen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie alle Einwohner hypnotisiert. Massensuggestion oder sowas in der Art. Jedenfalls richten sie es so ein, dass wir jeden Tag das gleiche Datum haben. Und am Ende eines jeden Tages werten sie dann ihre Tests aus. Verrückt. Ja. Entsetzlich. Wir müssen die Einwohner von Teilerton aufklären. Das wird nicht so einfach sein. Hier sind echte Profis am Werk. So wie es aussieht. Testen die jedes winzige Detail durch, bevor sie auch nur einen Cent für ihre Werbekampagnen ausgeben. Gott allein weiß, wie viel Geld da drin steckt. Ich kenne Firmen, die geben 7-stellige Summen im Jahr für Werbung aus. Jetzt brauchen wir uns nur noch vorzustellen, dass diese saubere Werbeagentur 100 Klienten dieser Größenordnung hat. Nein, nein, die werden Teilerton nicht freiwillig aus ihren Klauen lassen. Sie meinen wirklich, unsere eigenen Leute stecken dahinter? Wir sind für die so eine Art Testpublikum? Allerdings und mehr als das. Sie wissen doch, wie Mediziner ihre neuen Medikamente testen. Die legen eine Reihe von Bakterienkolonien auf verschiedenen Nährböden an und probieren das Zeug nacheinander an allen Kolonien aus, immer ein bisschen verändert. Und genau so machen sie es mit uns, Swanson. Wir sind die Bakterien. Sie haben es bei uns aber noch viel einfacher, weil sie nur eine einzige Kolonie zu testen brauchen. Und was wollen wir dagegen unternehmen? Genau das, was Sie vorhin vorgeschlagen haben. Wir gehen zum FBI, aber wir nehmen einen von Ihnen mit. Wir sind hier im Büro eines großen Tiers und haben eine Waffe. Wir werden einfach einen von Ihnen als Geisel mitnehmen. Der muss uns dann hier rausbringen und bis einer kommt, werden wir hier warten. Wir brauchen gar nicht zu warten, es kommt schon. Ich verstehe nicht, warum Sie uns nicht telefonisch informieren konnten. Sie ruinieren Ihre heutigen Tests. Was denn los mit Ihnen, Janet? Es tut mir leid, Mr. Dodson, aber ich dachte, es wäre äußerst wichtig. Äußerst wichtig? Eine lausige Einheit von über 20.000. Aber es ist Guy Burkhardt. Schon wieder Guy Burkhardt. Und es muss ihm jemand geholfen haben, denn er ist wie vom Erdboden verschwunden. Ist ja gut, Janet. Alles halb so schlimm. Sie liegen mit Choco Happa genau im Zeitplan. Und um Burkhardt brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Den fangen wir schon wieder. Hey, was machen Sie in meinem Büro? Wer hat Ihnen erlaubt... Sie sind drin, ich mach die Tür zu. Hände hoch, meine Herrschaften, und langsam umdrehen. Mary, such sie nach Waffen ab. Ja. Ist das Janet? Ja. Ja, das ist Burkhardt, Mr. Dodson. Ich nehme alles zurück. Sie hatten vollkommen recht, der Kerl ist gefährlich. Was... Was wollen Sie, Burkhardt? Aha. Janet also. Mir haben Sie sich als April vorgestellt. Naja, wie auch immer Sie wirklich heißen mögen, Sie werden Ihren Chef mit zum FBI begleiten. Und Sie, Deutschen, dürfen den Beamten dort erklären, woher Sie sich das Recht genommen haben, 20.000 Leute zu kidnappen. Kidnappen? Sie sind vielleicht ein Clown. Mann, stecken Sie die Kanone weg. Sie machen Sie ja lächerlich. Glauben Sie ja nicht, Sie kommen damit durch. Das wird sich zeigen. Verdammt! Hören Sie mal, Sie sind auf dem Holzweg. Hier wurde niemand gekidnappt. Dann ist es eben Hypnose oder sonst ein Trick. Ist mir auch ganz egal, die vom FBI werden das schon rausfinden. Also, gehen Sie voran und führen Sie uns raus. Selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Halten Sie uns ja nicht auf. Wenn Sie mich dazu zwingen, dann werde ich abdrücken. Ich würde tun, was er sagt, Mr. Dorjin. Ich kann bei ihm für nichts garantieren. Bitte, Mr. Burkhardt, Sie verstehen das nicht. Sie dürfen nicht schießen. Gehen Sie mir aus dem Weg, Miss Horvath. Dorjin, Sie zur Tür! Nein, Mr. Burkhardt, nein! Mensch, Burkhardt. Jetzt sind wir erledigt. Ach. Warum haben Sie bloß geschossen? Sie haben voll getroffen. Wir hätten zum FBI gehen können. Wir waren praktisch schon draußen. Halten Sie die Klappe. Wollte Sie nicht treffen. Lass mich mal sehen, Guy. Komisch. Überhaupt kein Blut. Dabei hast du sie in den Bauch getroffen. Ah! Gottes Willen. Was ist denn das? Eine Metallspirale. Oh. Machen Sie sich, Kai, ne Sorgen um mich. Ich bin okay. Miss Horn, sind Sie ein Roboter? Ja, genau wie Sie alle. Die Kugel hat mitten ins Nervenzentrum getroffen. Dadurch fällt es mir schwer, diesen Körper zu kontrollieren. Mein Gott, ein Roboter, jetzt wird mir alles klar. Das passt viel besser ins Bild. Und wir haben an Außerirdische gedacht. Die automatisierte Fabrik mit ihrer künstlichen Intelligenz. Da liegt es doch nahe, menschliche Gehirne direkt in Roboter zu verpflanzen und diesen dann das Aussehen des ursprünglichen Eigentümers zu geben. Wir alle, nicht nur Burkhardt, sondern auch Miss Sullivan und ich, sind wir alle gleich? Nein, wir sind nicht alle gleich. Sie sind alle gleich. Aber ich bin anders. Ich habe sie ausgesucht, verstehen Sie? Ich selbst bin jedoch kein Zufallsprodukt. Ich war eine alte, hässliche Frau. Und als mir Mr. Dorjin die Chance bot, als junges, schönes Mädchen noch einmal zu leben, habe ich sofort eingewilligt. Mein natürlicher Körper ist immer noch am Leben. In einer Kälteschlafkammer. Aber ich werde nie wieder in ihn zurückkehren. Ja, aber was ist denn mit uns? Bei Ihnen verhält es sich anders. Ich arbeite hier, befolge Mr. Dorjins Befehle, beobachte die anderen und katalogisiere, während Sie das Leben führen, das Ihnen Mr. Dorjin zugedacht hat. Ich mache das freiwillig, aber Sie haben keine andere Wahl. Weil Sie alle tot sind. Oh. Tot? Die Explosion. Die Explosion in meinem Traum. Das war kein Traum. Die hat es tatsächlich gegeben. Was? Contro Chemical ist in die Luft geflogen und mit der Fabrik die halbe Stadt. Oh. Und wer die Explosion überlebt hat, starb kurz darauf in den Flammen. Grauenhaft. Über 20.000 Menschen kamen um und Sie mit ihnen. Ja. Das war Dorjins Chance. Dieses Monster. Warum verurteilen Sie ihn, Mr. Burkhardt? Sie waren alle tot. Vergessen Sie das nicht. Und Sie waren genau das, was Dorjin brauchte. Eine ganze Stadt, optimal geeignet als statistische Stichprobe. Ja. Ein kleines, perfektes Stück Amerika. Und dann hat man Tylerton wieder aufgebaut. Das muss ja Unsummen gekostet haben. Ja, aber es war möglich. Schließlich musste man nicht alles exakt nachbilden. Die Menschen, deren Gehirne bei der Katastrophe vollständig zerstört wurden, fehlen natürlich. Ihre Häuser sind nur Attrappen. Auch bei anderen Dingen ging man nicht hundertprozentig ins Detail. Richtig, mein Keller und mein Boot. Nur Attrappen. Darüber hinaus kann die Stadt nur einen Tag funktionieren, den ganzen 15. Juni. Alles andere wäre zu aufwendig. Und wenn jemand merkt, dass irgendwas nicht stimmt, kann er in der kurzen Zeit keinen großen Schaden anrichten und die Testergebnisse beeinflussen. Denn um Mitternacht werden alle Fehler wieder ausgemacht. Ach, das ist ja ungeheuerlich. Das kann ich nicht glauben. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen, Mary, und Verstand. Ihr Leben ist ein Traum, Mary Sullivan. Ein Geschenk von Mr. Dorjin, das Sie einen Tag lang behalten dürfen. Am Ende des Tages, wenn er alle Daten darüber hat, wie viele Einheiten auf bestimmte Reize ansprechen, nimmt er ihnen dieses Geschenk wieder weg. Oh, das ist doch grauenhaft. Dann geht die Instandhaltungscrew durch den Tunnel und kontrolliert die ganze Stadt. Sie programmiert Robotuhren, hängt Kalender auf, verteilt Zeitungen und setzt schließlich ihre elektronischen Gehirnwäsche ein. Dann ist der Traum ausgeträumt. Aber am nächsten Morgen beginnt er von neuem. Am 15. Juni. Es ist immer der 15. Juni. Denn der 14. Juni ist der letzte Tag, an den sie sich alle erinnern können. Es ist immer der 15. Juni, ja. Manchmal geht der Crew natürlich der eine oder andere Roboter durch die Lappen, so wie sie, als sie unter ihrem Boot im Keller lagen. Aber das spielt keine Rolle. Diese Einheiten verraten sich früher oder später selbst. Und das alles für die Werbung. Dieser ungeheure Aufwand. Ja, aber es hat Mr. Dodgson schon Millionen eingebracht. Und das Geschäft fängt gerade erst an. Sie glauben doch nicht etwa, dass Dodgson jetzt aufhört, wo er ein Mittel gefunden hat, um die Leute zu manipulieren. Stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten... Vorsicht, Geist! Dieser dir! Ein großer Roboter! Nicht schießen, Burkhard. Es hätte keinen Sinn. Dodgson! Sie würden sich höchstens durch Querschläger selbst beschädigen. Kugeln richten gegen meine Metallkörper nichts aus. Geben Sie mir sofort den Revolver. Dodgson, sind Sie das? Richtig geraten, Burkhard. Diesen Körper benutze ich momentan. Der andere Robotkörper war verwundbar. Vorsicht! Swanson! Swanson, sind Sie verrückt! Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Bitte, Mr. Dodgson. Er hätte Sie erschossen. Lassen Sie mich für Sie arbeiten, wie der andere Roboter. Swanson! Ich mache alles, was Sie wollen. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Ich bezweifle, dass ich noch lange durchhalten kann, Mr. Dodgson. Dann schalten Sie sich aus. Ich werde mit denen noch allein fertig. Werden Sie uns jetzt bestrafen? Bestrafen? Wie soll ich Sie denn bestrafen? Ich möchte Sie nicht vernichten. Dazu sind Sie viel zu teuer. Werden Sie sich jetzt hinsetzen und der Instandhaltungscrew gestatten, Sie zu regulieren? Sie können ja diesen Waschlappen Swanson regulieren, aber nicht Mary und mich. Sie werden uns ganz erheblich beschädigen müssen, wenn Sie Gewalt anwenden. Es ist mir auch völlig egal, wie teuer wir Sie zu stehen kommen. Wir gehen jetzt durch diese Tür hinaus. Und wenn Sie uns aufhalten wollen, dann müssen Sie uns töten. Gehen Sie nur. Ihre Waffe behalte ich hier, damit Sie keinen Unfug anstellen. Gehen Sie nur. Niemand wird Sie aufhalten. Wenn er nur die Wahrheit gesagt hat. Es ist mir ganz egal, was wir sind. Solange ich denken kann, werde ich nur eins im Sinn haben. Wir gehen zum FBI und erzählen denen von Dodgsons künstlichem Reich und seinen gespenstischen Methoden. Die Öffentlichkeit wird davon erfahren. Und dann möchte ich nicht in Dodgsons Haut stecken, selbst wenn sie kugelsicher ist. Hey, dort vorn führt eine Tür aus dem Tunnel. Steh! Ja. Wir sind draußen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was ist das für ein grelles Licht am Himmel? Der Boden schimmert so komisch. Und da vorn hört er auf. Komm, wir gehen näher ran. Mein Gott, ein Abgrund. Jetzt weiß ich, warum er uns gehen ließ. Wir können gar nicht weg. Es gibt keinen Fluchtweg. Ich hab Angst, Guy. Diese ungeheure Schlucht, aus der riesige weiße Berge ragen und 100 Sonnen am Himmel. Ich will weg von hier. Bitte, Guy, lass uns gehen. Burkhard? Ja? Hier spricht Deutsche. Diesmal bin ich kein Roboter, sondern der echte Dodgson. Haben Sie beide jetzt alles gesehen? Dann werden Sie ja sicher vernünftig sein und sich in die Obhut der Instandhaltungscrew begeben. Kai! Einer der Berge bewegt sich! Er kommt auf uns zu! Halt mich fest! Verdammt! Er sieht fast aus wie... Burkhard. Ich sehe, dass Sie verstanden haben. Sie können nirgendwo hin. Aber mir hätten Sie das nicht geglaubt. Sie mussten es schon mit eigenen Augen sehen. Wissen Sie, ich bin Geschäftsmann. Wenn etwas seine natürliche Größe haben müsste, würde ich es auch so bauen. Aber das war im Falle von Tyler nicht nötig. Guy! Da! Eine Klippe löst sich vom Berg. Sie fällt auf uns herunter. Oh Gott. Es ist eine riesige Hand. Es tut mir leid. Aber finanzielle Dinge haben eben Vorrang. Ich kann Sie beide jedoch gut verstehen. Ich selbst möchte auch nicht in einer Miniaturstadt auf einer Tischplatte leben. Mary! Mary, bist du schon auf? Aber klar! Einer muss noch das Frühstück vorbereiten. Einen wunderschönen guten Morgen, Guy. Heute ist der 15. Juni. Ein neuer, herrlicher Tag hat für Tylerton begonnen. Mich hat die Roboteruhr vorhin auch mit meinem Namen angesprochen. Sicher dein Werk. Ah, nun komm erst mal essen. Tut mir leid, Mary, dass ich verschlafen habe. Eigentlich war ich ja dran mit Frühstück machen. Ach, mein Gott, habe ich schlecht geschlafen. Dieser Albtraum, Explosionen, gelbrote Feuerbälle und Schattenmenschen, die keine Menschen waren. Was ist denn da los? Unglaublich. Ein Lautsprecher war in dieser Zeit. Die sind ja total verrückt. Sind Sie etwa feige? Oder sind Sie einfach nur zu dumm und begreifen die Zusammenhänge nicht? Wollen Sie denn noch länger zusehen, wie verbrecherische Politiker unser Land verschachern? Nein! Wollen Sie 4 weitere Jahre Korruption und Unmoral erdulden? Nein! Wollen Sie tatenlos hinnehmen, wie unserem Volk langsam die Luft abgeschnürt wird? Nein! Werden Sie die föderalistische Partei auf Ihrem Stimmzettel ankreuzen? Ja! Genau das werden Sie tun. Wollen wir wetten? Genau das werden Sie tun. Wollen wir wetten? Genau das werden Sie tun. Wollen wir wetten? Tylerton, 15. Juni. Von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs, nach einer Erzählung von Frederick Pohl. Die Rollen und ihre Sprecher waren Mary, Karin Schröder, Guy, Matthias Ponier, April, Karin Anselm, Mr. Swanson, Ernst Jacobi, Mr. Dorchen, Günther Mack. Ferner wirkten mit Verena von Beer, Eleanor Holder, Irene Kugler, Juliane Wilke, Klaus Hämmerle, Manfred G. Herrmann, Horst Lindau, Felix Schellenberg, Fred Reyes und Helmut Zuber. Ton und Technik, Rainer Flock und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Am kommenden Mittwoch steht der Krimi Tabula Rasa von Pierre Frachet auf unserem Programm. Erzählt wird von einem Auftragsmörder, der seine Dienste sowohl einer unglücklich verheirateten Frau wie auch deren Ehemann anbietet, um doppelt zu kassieren. Ein, wie sich herausstellt, gefährliches Spiel. Am Mittwoch, dem 30. März um 20.03 Uhr. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf.